Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Mitten im Dezember, der mit seinen Adventsfeiern in unseren Breitengraden Frieden verspricht, senden wir heute zwei recht heftige männliche Monologe, die indirekt oder direkt von kriegerischen Zeiten zeugen. Hören Sie zuerst einen grotesken Text von Daniel Harms, der 1906 in Petersburg geboren wurde und im Jahr 1942 in seiner Geburtsstadt, die jetzt Leningrad hieß, in einem Gefängnis verhungerte. Das war während der Blockade Leningrads durch die deutsche Armee. Daniel Harms Texte waren verboten und verschollen. Peter Urban hat sie in den 80er Jahren gehoben und übersetzt und brachte sie damit ans Licht der literarischen Öffentlichkeit in Deutschland. 1991 entstand ein schlicht daherkommender, jedoch hoch kunstvoller Hörspielmonolog, den Ulrich Gerhardt mit Michael König aufgenommen hatte. Der Text heißt »Die alte Frau«. Viel Vergnügen. Auf dem Hof steht eine alte Frau und hält eine Wanduhr in der Hand. Ich gehe an der Alten vorbei und frage sie, wie spät ist es? Schauen Sie doch hin, sagt die Alte zu mir. Ich schaue hin und sehe, die Uhr hat keine Zeiger. Sie hat keine Zeiger, sage ich. Die Alte schaut auf das Zifferblatt und sagt zu mir, es ist 3:45. Also vielen Dank, sage ich und gehe weiter. Die Alte ruft mir noch etwas nach, aber ich gehe weiter, ohne mich umzudrehen. Ich trete auf die Straße hinaus und wähle die Sonnenseite. Die Herbstsonne ist sehr angenehm. Ich gehe zu Fuß, kneife die Augen zusammen und rauche meine Pfeife. An der Ecke Sadowaja treffe ich Sagadon Michailowitsch. Wir begrüßen einander, bleiben stehen und unterhalten uns lange. Mir geht auf die Nerven, dass wir auf der Straße herumstehen, weshalb ich Sagadon Michailowitsch in eine Kneipe einlade. Wir trinken Wodka, essen hartgekochte Eier und Strömling dazu, dann verabschieden wir uns und ich gehe allein weiter. Da fällt mir plötzlich ein, dass ich vergessen habe, zu Hause den elektrischen Ofen abzustellen. Ich ärgere mich sehr. Der Tag hatte so schön begonnen und schon das Missgeschick. Ich hätte überhaupt nicht auf die Straße gehen sollen. Ich komme nach Hause zurück, ziehe das Jackett aus, nehme meine Uhr aus der Westentasche und hänge sie an ihren Nagel. Dann schließe ich die Tür ab und lege mich aufs Bett. Ich werde liegen und versuche einzuschlafen. Von der Straße herauf höre ich das widerwärtige Gekreisch der kleinen Jungen. Ich liege da und denke mir Strafen für sie aus. Am besten gefällt mir, ihnen den Starrkrampf zu schicken, damit sie augenblicklich aufhören, sich zu bewegen. Ihre Eltern schleppen sie zu sich nach Hause. Sie liegen in ihren Betten und können nicht einmal mehr essen, weil sich ihre Münder nicht mehr öffnen. Sie werden künstlich ernährt. Eine Woche später ist der Starrkrampf vorbei, aber die Kinder sind so schwach, dass sie noch einen ganzen Monat im Bett liegen müssen. Dann werden sie allmählich, aber langsam wieder gesund. Doch ich schicke ihnen sofort den zweiten Starrkrampf, sodass sie alle verrecken. Ich liege auf dem Bett mit offenen Augen und kann nicht einschlafen. Mir fällt die Alte mit der Uhr ein, die ich heute auf dem Hof gesehen habe, und mir ist auf einmal angenehm, dass die Uhr keine Zeiger hatte. Vor ein paar Tagen nämlich hatte ich in einem Kommissionsgeschäft eine abscheuliche Küchenuhr gesehen, deren Zeiger hatten die Form von Messer und Gabel. Mein Gott, ich habe den elektrischen Ofen ja immer noch nicht abgestellt. Ich springe auf und stelle ihn ab. Dann lege ich mich wieder aufs Bett und versuche einzuschlafen. Ich schließe die Augen, ich will schlafen. Zum Fenster herein scheint die Herbstsonne direkt auf mich. Mir wird heiß. Ich stehe auf und setze mich in den Sessel am Fenster. Jetzt möchte ich schlafen, aber ich werde nicht schlafen. Ich nehme Papier und Feder und werde schreiben. Ich verspüre eine schreckliche Kraft in mir. Ich habe gestern schon alles überlegt. Es wird die Geschichte eines Wundertäters, der in unserer Zeit lebt und keine Wunder tut. Er weiß, dass er ein Wundertäter ist und alle möglichen Wunder tun könnte, aber er tut es nicht. Er wird aus seiner Wohnung rausgeworfen. Er weiß, es würde ihn nur einen Wink mit dem kleinen Finger kosten und die Wohnung wäre wieder seine. Er tut es aber nicht. Er zieht ergeben aus seiner alten Wohnung aus und lebt nun in einem Schuppen vor der Stadt. Er könnte diesen Schuppen in einen herrlichen Ziegelbau verwandeln. Er tut es aber nicht. Er bleibt in dem Schuppen wohnen und schließlich stirbt er, ohne in seinem Leben auch nur ein einziges Wunder getan zu haben. Ich sitze da und reibe mir vor Freude die Hände. Sagadon Michailowitsch wird platzen von Neid. Denkt nämlich, ich sei noch nicht fähig, eine geniale Sache zu schreiben. Schnell, schnell an die Arbeit. Nieder mit dem Schlafbedürfnis und der Faulheit. Ich werde 18 Stunden hintereinander nur schreiben. Vor Ungeduld zittere ich am ganzen Leib. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hätte Papier und Feder nehmen müssen. Dabei nehme ich die verschiedensten Gegenstände in die Hand, nur nicht die, die ich brauche. Ich lief im Zimmer auf und ab, vom Fenster zum Tisch, vom Tisch zum Ofen, vom Ofen wieder zum Tisch. Ich war ganz außer Atem von der Flamme, die in meiner Brust loderte. Es war erst 5 Uhr, vor mir der ganze Tag und Abend und die ganze Nacht. Ich stehe mitten im Zimmer. Woran denke ich? Es ist doch schon 6:20. Ich muss schreiben. Ich rücke den kleinen Tisch ans Fenster und setze mich daran. Vor mir das karierte Rechenpapier, in meiner Hand die Feder. Mein Herz klopft noch zu stark, die Hand zittert. Ich warte, um mich ein wenig zu beruhigen. Ich lege die Feder hin und stopfe mir eine Pfeife. Die Sonne scheint mir direkt in die Augen. Ich kneife die Augen zusammen und rauche die Pfeife an. Da fliegt an meinem Fenster eine Krähe vorbei. Ich schaue zum Fenster auf die Straße hinunter und sehe, wie über das Trottoir ein Mann mit einem Holzbein geht. Laut hörbar starkt er mit Bein und Stock dahin. Tja, sage ich zu mir. Und schaue weiter zum Fenster hinaus. Die Sonne versteckt sich hinter dem Schornstein des gegenüberliegenden Hauses. Der Schatten des Schornsteins läuft über das Dach, überfliegt die Straße und legt sich mir aufs Gesicht. Ich muss diesen Schatten ausnützen und ein paar Worte über den Wundertäter aufschreiben. Ich greife zur Feder und schreibe, der Wundertäter war von hohem Wuchs. Mehr schreiben kann ich nicht. Ich sitze da, bis ich auf einmal Hunger verspüre. Da stehe ich auf und gehe an den Schrank, in dem ich meine Lebensmittel aufbewahre. Ich krame darin herum, finde aber nichts. Ein Stück Zucker war da nichts. Da klopft jemand an die Tür. Wer ist da? Niemand antwortet. Ich mache die Tür auf und sehe die alte Frau vor mir, die heute Morgen mit der Uhr auf dem Hof gestanden hatte. Ich bin sehr erstaunt, kann nichts sagen. Da bin ich, sagte die Alte und betritt mein Zimmer. Ich stehe an der Tür und weiß nicht, was ich tun soll. Die Alte hinauswerfen oder sie, im Gegenteil, auffordern, sich zu setzen. Aber die Alte geht ganz von allein zu meinem Sessel am Fenster und setzt sich hinein. Mach die Tür zu und schließe ab, sagt die Alte zu mir. Ich mache die Tür zu und schließe ab. Knie dich hin, sagt die Alte. Ich knie mich hin. Hier aber beginne ich die ganze Unsinnigkeit meiner Lage zu begreifen. Wieso knie ich hier vor einer wildfremden alten Frau? Ja, wieso befindet sich diese Alte überhaupt in meinem Zimmer und sitzt in meinem Lieblingssessel? Wieso habe ich die Alte nicht einfach hinausgeworfen? Hören Sie, sage ich, welches Recht haben Sie, einfach über mein Zimmer zu verfügen und dann noch mich herumzukommandieren? Ich habe ganz und gar keine Lust, hier vor Ihnen zu knien. Das brauchst du auch nicht, sagt die Alte. Jetzt musst du dich auf den Bauch legen und das Gesicht fest auf den Boden pressen. Ich habe den Befehl sofort ausgeführt. Ich sehe regelmäßig gezogene Quadrate vor mir. Ein Schmerz in der Schulter und in der rechten Seite zwingt mich, meine Lage zu verändern. Ich hatte mit dem Gesicht nach unten gelegen. Jetzt erhebe ich mich mit großer Mühe auf die Knie. Alle meine Glieder sind wie abgestorben und nur schwer zu bewegen. Ich schaue mich um und sehe mich in meinem Zimmer knien, mitten auf dem Fußboden. Langsam kehren Bewusstsein und Erinnerung wieder. Ich schaue mich noch einmal in meinem Zimmer um und sehe in meinem Sessel am Fenster jemanden sitzen. Im Zimmer ist es nicht sehr hell, wohl weil gerade eine weiße Nacht ist. Ich schaue genau hin. Mein Gott, das ist doch nicht etwa die Alte, die immer noch in meinem Sessel sitzt. Ich recke den Hals und schaue hin. Ja, natürlich, da sitzt die Alte und hat den Kopf auf die Brust sinken lassen. Sie muss eingeschlafen sein. Ich stehe auf und gehe leicht hinkend auf sie zu. Der Kopf ist der Alten auf die Brust gesunken, die Arme hängen zu beiden Seiten des Sessels herab. Ich habe Lust, die Alte zu packen und zur Tür hinauszustoßen. Hören Sie, sage ich, Sie befinden sich in meinem Zimmer. Ich muss arbeiten, bitte gehen Sie. Die Alte rührt sich nicht. Ich bücke mich und sehe der Alten ins Gesicht. Ihr Mund steht halb offen und aus dem Munde ragt herausgerutscht ein stählernes Gebiss. Und plötzlich wird mir alles klar. Die Alte ist tot. Mich packt eine schreckliche Wut. Warum ist sie ausgerechnet in meinem Zimmer gestorben? Ich kann Tote nicht ausstehen. Jetzt kann ich mich mit diesem Kadaver herumplagen, hingehen und reden mit dem Hausmeister und Hausverwalter, ihnen erklären, warum die Alte bei mir war. Hasserfüllt schaue ich die Alte an. Aber vielleicht war sie noch nicht tot. Ich befühle ihre Stirn, die Stirn ist kalt, die Hand desgleichen. Also was tun? Ich rauche meine Pfeife an und setze mich aufs Bett. Ein wahnwitziger Zorn steigt in mir hoch. Alte Hexe, sag ich laut. Die tote Alte sitzt wie ein Sack in meinem Sessel. Die Zähne ragen ihr aus dem Mund, sie sieht aus wie ein toter Gaul. Ein widerlicher Anblick, sage ich. Aber die Alte mit einer Zeitung zudecken kann ich nicht, denn was kann unter einer Zeitung nicht alles geschehen? Im Nachbarzimmer, hinter der Wand, höre ich eine Bewegung. Mein Nachbar, der Lokomotivführer, steht auf. Das hat noch gefehlt, dass er davon Wind bekommt, dass bei mir im Zimmer eine tote alte Frau sitzt. Ich lausche den Schritten meines Nachbarn. Worauf wartet er denn? Es ist 5:30, er müsste längst weg sein. Mein Gott, jetzt will er auch noch Tee trinken. Ich höre hinter der Wand den Primuskocher rauschen. Ach, wenn er doch nur ginge, der verdammte Lokomotivführer. Ich strecke mich auf dem Bett aus und lege die Beine hoch. Es vergehen 8 Minuten, aber der Tee meines Nachbarn ist immer noch nicht fertig. Der Primuskocher rauscht und rauscht. Ich schließe die Augen und schlummere ein. Mir träumt, mein Nachbar sei gegangen und ich sei zusammen mit ihm ins Treppenhaus hinausgegangen und hätte die Tür hinter mir ins Schnappschloss fallen lassen. Einen Schlüssel zur Wohnungstür habe ich nicht und deshalb kann ich nicht in die Wohnung zurück. Ich muss klingeln und die anderen Mieter wecken, das ist schon schlecht. Ich stehe auf dem Treppenabsatz und überlege, was zu tun sei. Und plötzlich sehe ich, ich habe keine Hände. Ich senke den Kopf, um besser hinschauen zu können, ob ich Hände habe oder nicht, und sehe auf der einen Seite, ragt statt einer Hand ein Messer, auf der anderen eine Gabel. Hier, sage ich zu Sakatom Michailowitsch, der aus irgendeinem Grunde hier auf einem Klappstuhl sitzt. Hier sehen Sie, sage ich zu ihm, was ich für Hände habe. Aber Sakatom Michailowitsch sitzt da und schweigt. Und ich sehe, es ist gar nicht der echte Sakatom Michailowitsch, sondern einer aus Lehm. Hier wache ich auf und sofort ist mir klar, ich liege in meinem Zimmer auf dem Bett. Und dort am Fenster in meinem Sessel sitzt die tote Alte. Ich wende schnell den Kopf zu ihr hinüber. Die Alte sitzt nicht mehr in dem Sessel. Ich starre auf den leeren Sessel und eine wilde Freude wallt in mir auf. Es war also alles nur ein Traum. Nur, wo hatte er dann begonnen? War die Alte gestern in mein Zimmer gekommen? Vielleicht war auch das nur ein Traum. Ich war gestern nach Hause zurückgekommen, weil ich vergessen hatte, den elektrischen Ofen abzustellen. Aber vielleicht gewesen war auch das nur ein Traum. Jedenfalls wie schön, dass bei mir im Zimmer keine tote alte Frau sitzt, dass ich also nicht zum Hausverwalter gehen muss und keine Scherereien mit der Leiche habe. Aber wie lange hatte ich eigentlich geschlafen? Ich sah auf die Uhr, 9:30, es muss also morgen sein. Herrgott, was einem nicht alles im Traum erscheint. Ich hob die Beine vom Bett und wollte aufstehen. Und plötzlich sah ich die tote Alte, sie lag auf dem Boden, hinter dem Tisch neben dem Sessel. Sie lag mit dem Gesicht nach oben und da stellte ein Gebiss, das ihr aus dem Mund gerutscht war, hatte sich der Alten mit einem Zahn ins Nasenloch gebohrt. Die Arme lagen verdreht unter dem Rumpf und waren nicht zu sehen. Dafür ragten unter dem hochgestreiften Rock im weißen, schmutzigen, langen Strümpfen ihre knorrigen Beine hervor. Die alte Hexe, rief ich, stürzte auf die Alte zu und trat ihr mit dem Stiefel gegen das Kinn. Das Gebiss flog in die Ecke. Ich wollte der Alten noch einen Tritt verpassen. Aber da bekam ich Angst, an ihrem Körper könnten Spuren zurückbleiben. Und dann würde man daraus noch schließen, ich hätte die Alte umgebracht. Ich ließ von der Alten ab. Er setzte mich aufs Bett und rauchte meine Pfeife an. So vergingen etwa 20 Minuten. Und jetzt wurde mir klar, dass man die Sache sowieso der Kriminalpolizei übergeben und dass der schwachköpfige Untersuchungsrichter mich verdächtigen würde, sie ermordet zu haben. Die Lage war ernst genug und dann noch dieser Tritt mit dem Stiefel. Ich trat wieder auf die Alte zu, bückte mich und begann ihr Gesicht zu untersuchen. Am Kinn hatte sie einen dunklen Fleck. Nein, daraus konnte man mir keinen Strick drehen. Da war nichts zu wollen. Vielleicht hatte sich die Alte noch zu Lebzeiten irgendwo gestoßen. Ich beruhige mich ein wenig und beginne im Zimmer auf und ab zu gehen und pfeife rauchend meine Lage zu überdenken. Ich gehe im Zimmer auf und ab und beginne Hunger zu verspüren. Immer stärker und stärker. Vor Hunger beginne ich sogar zu zittern. Noch einmal krame ich in dem Schränkchen, in dem ich meine Lebensmittel aufbewahre. Finde aber nichts außer dem einen Stück Zucker. Ich zücke mein Portemonnaie und zähle das Geld. 11 Rubel. Ich kann mir also Schinkenwurst und Brot kaufen. Es bleibt sogar noch etwas übrig für Tabak. Ich rücke die über Nacht verrutschte Krawatte zurecht. Nehme meine Uhr, ziehe das Jackett an, gehe auf den Korridor hinaus, schließe sorgsam die Tür zu meinem Zimmer ab, stecke den Schlüssel in die Tasche und gehe auf die Straße hinaus. Vor allem muss ich etwas essen. Dann werden die Gedanken klarer, dann werde ich mit diesem Kadaver etwas unternehmen. Auf dem Weg zum Kaufhaus kommt mir noch in den Sinn, soll ich nicht zu Sakatom Michailowitsch gehen und ihm alles erzählen. Vielleicht fällt uns gemeinsam eher ein, was zu tun sei. Aber schon hier verwerfe ich diesen Gedanken, denn bestimmte Dinge muss man allein tun, ohne Zeugen. Schinkenwurst gab es im Kaufhaus keine. Deshalb kaufte ich ein 1/2 Kilo Bockwürste. Tabak gab es auch keinen. Vom Kaufhaus ging ich zur Bäckerei. In der Bäckerei waren viele Leute und vor der Kasse stand eine lange Schlange. Ich bekam sofort schlechte Laune, stellte mich aber trotzdem hinten an. Die Schlange bewegte sich sehr langsam vorwärts. Dann stockte sie ganz, weil es an der Kasse irgendeinen Skandal gegeben hatte. Ich gab mir den Anschein, als hätte ich nichts bemerkt und schaute auf den Rücken der kleinen, jungen Dame, die vor mir in der Schlange stand. Die kleine Dame war offenbar sehr neugierig. Sie reckte den Hals, mal nach rechts, mal nach links und hob sich jeden Augenblick auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können, was an der Kasse vor sich ging. Schließlich drehte sie sich zu mir um und sagte, Sie wissen nicht, was da vorne los ist? Verzeihen Sie, ich weiß es nicht, sagte ich so trocken wie möglich. Die kleine Dame wand sich hin und her. Schließlich drehte sie sich wieder zu mir um. Könnten Sie nicht hingehen und herausfinden, was da vorne los ist? Verzeihen Sie, aber das interessiert mich nicht im Geringsten, sagte ich noch trockener. Wie, interessiert Sie nicht? Rief die kleine Dame. Aber Sie müssen deswegen doch selber länger Schlange stehen. Ich antwortete nicht, sondern verbeugte mich nur leicht. Die kleine Dame musterte mich aufmerksam. Ist natürlich auch nicht Männersache, nach Brot anzustehen, sagte sie. Sie tun mir leid, dass Sie hier stehen müssen. Sie sind sicher Junggeselle. Ja, Junggeselle, antwortete ich ein wenig außer Fassung. Fuhr aber aus Trägheit fort, ziemlich trocken zu antworten, wobei ich mich leicht verbeugte. Die kleine Dame musterte mich noch einmal von Kopf bis Fuß und sagte plötzlich, wobei sie mich mit dem Finger am Ärmel berührte, Kommen Sie, ich kaufe für Sie ein, was Sie brauchen, und Sie, warten draußen auf der Straße auf mich. Ich war völlig durcheinander. Vielen Dank, sagte ich, das ist sehr nett von Ihnen, aber wirklich, ich könnte das auch selber. Nein, nein, sagt die kleine Dame, gehen Sie nur. Was haben Sie kaufen wollen? Sehen Sie, sagte ich. Ich habe ein halbes Kilo Schwarzbrot kaufen wollen, aber das einfache, billigere, das esse ich am liebsten. Na schön, sagte die kleine Dame. Und jetzt gehen Sie. Ich kaufe es für Sie und nachher verrechnen wir es miteinander. Und sie gab mir sogar einen leichten Stoß gegen den Ellenbogen. Ich ging hinaus und blieb gleich neben der Eingangstüre stehen. Die Herbstsonne scheint mir direkt ins Gesicht. Ich rauche meine Pfeife an. So eine nette kleine Dame. Sowas ist so selten heutzutage. Ich stehe da, kneife der Sonne wegen die Augen zusammen, rauche meine Pfeife und denke an die nette kleine Dame. Sie hat hellbraune Augen. Einfach reizend, wie hübsch sie ist. Sie rauchen Pfeife, höre ich eine Stimme neben mir. Die nette kleine Dame hält mir mein Brot entgegen. Oh, ich bin Ihnen unendlich dankbar, sage ich und nehme das Brot. Und Sie rauchen Pfeife, das gefällt mir schrecklich gut, sagt die nette kleine Dame. Und zwischen uns entspinnt sich folgendes Gespräch. Sie gehen sich also Ihr Brot selbst holen. Ich nicht nur das Brot, ich kaufe mir alles selbst. Sie, und wo essen Sie zum Mittag? Ich, meistens koche ich mir mein Mittagessen selbst und manchmal esse ich in der Bierkneipe. Sie, trinken Sie gern Bier? Ich, nein, ich trinke lieber Wodka. Sie, ich trinke auch gern Wodka. Ich, Sie trinken gern Wodka, das ist aber schön. Ich würde gern mal mit Ihnen Wodka trinken. Sie, ich würde auch gern mal mit Ihnen Wodka trinken. Ich, verzeihen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Sie errötet sehr. Aber natürlich, fragen Sie. Ich, also schön, ich frage Sie, glauben Sie an Gott? Sie erstaunt, an Gott? Ja, natürlich. Ich, und was würden Sie sagen, wenn wir uns jetzt eine Flasche Wodka kaufen würden und zu mir aufs Zimmer gehen? Ich wohne hier gleich in der Nähe. Sie, sehr angeregt. Ja nun, einverstanden. Ich, dann kommen Sie. Wir gehen ins Kaufhaus und ich kaufe einen halben Liter Wodka. Mehr Geld habe ich nicht. Es bleibt nur noch irgendwelches Kleingeld. Wir unterhalten uns die ganze Zeit über die verschiedensten Dinge und plötzlich fällt mir ein, dass bei mir im Zimmer auf dem Fußboden ja die tote Alte liegt. Ich sehe mich nach meiner neuen Bekannten um. Sie steht an einem Ladentisch und betrachtet die Gläser mit Varenje. Ich schleiche mich vorsichtig zur Tür und dann zum Kaufhaus hinaus. Da hält gerade direkt vor dem Kaufhaus die Straßenbahn. Ich springe auf, ohne auch nur nach der Nummer gesehen zu haben. Michailowskaja, steige ich aus und gehe zu Sakatom Michailowitsch. In den Händen halte ich die Flasche Wodka, die Bockwürste und das Brot. Sakatom Michailowitsch selbst machte mir die Tür auf. Er war im Morgenrock, den er über dem nackten Körper trug, und hatte russische Stiefel mit abgeschnittenen Schäften an. Auf dem Kopf eine Pelzmütze mit Ohrenklappen. Die Ohrenklappen waren aber hochgeklappt und über dem Scheitel mit einem Bändchen verschnürt. »Ich freue mich sehr«, sagte Sakatom Michailowitsch, als er mich sah. »Habe ich Sie auch nicht aus der Arbeit gerissen?«, fragte ich. »Nein, nein«, sagte Sakatom Michailowitsch, »ich habe gerade überhaupt nichts getan. Ich habe auf dem Fußboden gesessen.« »Sehen Sie«, sagte ich zu Sakatom Michailowitsch, »ich habe Wodka und Saguska mitgebracht. Wenn Sie nichts dagegen haben, trinken wir.« »Sehr gut«, sagte Sakatom Michailowitsch, »kommen Sie.« Wir gingen in sein Zimmer, ich entkorkte die Flasche mit dem Wodka und Sakatom Michailowitsch stellte zwei Gläser und einen Teller mit kaltem Suppenfleisch auf den Tisch. »Hier habe ich auch Bockwürste«, sagte ich. »Wie wollen wir sie essen, kalt oder aufgewärmt?« »Setzen wir Wasser auf, aufgewärmt sind sie besser«, sagte Sakatom Michailowitsch. »Bis dahin können wir den Wodka ja zu dem Fleisch hier trinken. Es ist Suppenfleisch, hervorragendes Fleisch.« Sakatom Michailowitsch stellte eine kleine Kasserolle auf den Petroleumkocher und wir setzten uns zum Wodka trinken. »Wodka trinken ist gesund«, sagte Sakatom Michailowitsch und schenkte die beiden Gläser voll. »Mietschnikow hat einmal geschrieben, Wodka sei gesünder als Brot. Das Brot sei nur Stroh, das in unsere Mägen dahinfault. Auf Ihre Gesundheit«, sagte ich und stieß mit Sakatom Michailowitsch an. Wir tranken und aßen das kalte Suppenfleisch dazu. »Schmeckt gut«, sagte Sakatom Michailowitsch. In diesem Augenblick jedoch knackte etwas ganz scharf im Zimmer. »Was war das?«, fragte ich. Wir saßen schweigend da und horchten. Plötzlich knackte es wieder. Sakatom Michailowitsch sprang von seinem Stuhl auf, lief ans Fenster und riss die Gardine herunter. »Was machen Sie da?«, rief ich. Aber Sakatom Michailowitsch stürzte, ohne zu antworten, auf die Kasserolle zu, packte die Gardine in der Hand die Kasserolle und setzte sie am Boden ab. »Zum Teufel«, sagte Sakatom Michailowitsch, »ich habe vergessen, Wasser in die Kasserolle zu gießen. Und die Kasserolle ist emailliert. Jetzt ist das Email abgeplatzt.« »Alles klar«, sagte ich und nickte. Wir setzten uns wieder an den Tisch. »Zum Teufel«, sagte Sakatom Michailowitsch, »essen wir die Bockwürste eben kalt.« »Ich möchte schrecklich gern was essen«, sagte ich. »Essen Sie doch«, sagte Sakatom Michailowitsch und rückte die Bockwürste vor mich hin. »Ich habe nämlich gestern zum letzten Mal gegessen, als ich mit Ihnen in der Kneipe war, und seitdem nichts mehr«, sagte ich. Essen Sie, sagte Sakadon Michailowitsch. Ja. Ja, ja. Ich habe die ganze Zeit geschrieben, sagte ich. Zum Teufel, rief Sakadon Michailowitsch übertrieben betont. Wie angenehm, ein Genie vor sich zu sehen. Auch das noch, sagte ich. Und haben Sie viel aufgeschichtet, fragte Sakadon Michailowitsch. Ja, sagte ich. Ich habe eine Unmasse von Papier vollgeschrieben. Auf das Genie unserer Tage, sagte Sakadon Michailowitsch und erhob sein Glas. Wir tranken. Sakadon Michailowitsch aß von seinem Suppenfleisch, ich von meinen Bockwürsten. Als ich 4 Bockwürste gegessen hatte, rauchte ich meine Pfeife an und sagte, »Wissen Sie, ich bin nämlich zu Ihnen gekommen, um mich einer Verfolgung zu entziehen.« »Und wer hat Sie verfolgt?«, fragte Sakadon Michailowitsch. »Eine Dame«, sagte ich. Aber nachdem Sakadon Michailowitsch nicht weiter nachfragte, sondern schweigend Wodka einschenkte, fuhr ich fort, »ich habe sie in der Bäckerei kennengelernt und mich sofort in sie verliebt.« »Ist sie hübsch?«, fragte Sakadon Michailowitsch. »Ja«, sagte ich, »ganz mein Geschmack.« Wir tranken und ich fuhr fort. Sie war gleich einverstanden, zu mir zu kommen und Wodka mit mir zu trinken. Wir sind ins Kaufhaus gegangen, aber aus dem Kaufhaus habe ich mich in aller Stille verdrückt. »Kein Geld?«, fragte Sakadon Michailowitsch. »Nein, das Geld hat gerade noch gereicht«, sagte ich, »aber mir ist eingefallen, dass ich Sie nicht in mein Zimmer lassen kann.« »Wieso denn? Haben Sie vielleicht eine andere Dame in Ihrem Zimmer?«, fragte Sakadon Michailowitsch. »Ja, wenn Sie so wollen, in meinem Zimmer befindet sich eine andere Dame«, sagte ich lächelnd. »Zurzeit kann ich niemand in mein Zimmer lassen. Sie werden Sie heiraten. Laden Sie mich ein zum Hochzeitsschmaus«, sagte Sakadon Michailowitsch. »Nein«, sagte ich, prustend vor Lachen, »diese Dame werde ich nicht heiraten.« »Na, dann heiraten Sie doch die aus der Bäckerei«, sagte Sakadon Michailowitsch. »Warum wollen Sie mich denn dauernd verheiraten?«, sagte ich. »Na und?«, sagte Sakadon Michailowitsch und füllte die Gläser erneut. Auf Ihre Erfolge. Wir tranken. Der Wodka zeitigte allmählich Wirkung. Sakadon Michailowitsch setzte die Pelzmütze mit den Ohrenklappen ab und schleuderte sie aufs Bett. Ich stand auf und ging im Zimmer auf und ab, wobei ich bereits ein gewisses Schwindelgefühl im Kopf verspürte. »Wie ist Ihr Verhältnis zu den Toten?«, fragte ich Sakadon Michailowitsch. »Absolut negativ«, sagte Sakadon Michailowitsch. »Ich habe Angst vor Ihnen.« »Ja, ich kann Tote auch nicht ausstehen«, sagte ich. »Man gebe mir einen Toten, und wenn er kein Verwandter von mir ist, ich würde ihm bestimmt einen Tritt versetzen.« »Ja nun, treten sollte man Leichen aber trotzdem nicht«, sagte Sakadon Michailowitsch. »Ich würde ihm bestimmt mit dem Stiefel ins Gesicht treten«, sagte ich. »Ich kann Tote und Kinder nicht ausstehen.« »Ja, Kinder sind was Widerliches«, pflichtete Sakadon Michailowitsch mir bei. »Was ist Ihrer Ansicht nach schlimmer, Tote oder Kinder?«, fragte ich. »Doch wohl Kinder, sie stören öfter. Die Toten brechen trotz allem nicht so oft in unser Leben ein«, sagte Sakadon Michailowitsch. »Brechen ein«, rief ich aus und verstummte sofort. Sakadon Michailowitsch sah mich aufmerksam an. »Wollen Sie noch Wodka?«, fragte er. »Nein«, sagte ich, fügte aber besonnen hinzu, »nein, danke, ich möchte nicht mehr.« Ich ging zum Tisch und setzte mich. Eine Zeit lang schwiegen wir. »Ich möchte Sie etwas fragen«, sagte ich endlich. »Glauben Sie an Gott?« Auf Sakadon Michailowitschs Stirn erscheint eine Querfalte und er sagt, es gibt etwas wie Unanständigkeit. Unanständig ist, jemanden zu fragen, ob er einem 50 Rubel borgen kann, wenn Sie gesehen haben, dass er eben 200 in die Tasche gesteckt hat. Seine Sache ist nun, soll er Ihnen das Geld geben oder soll er es Ihnen nicht geben? Die bequemste und angenehmste Art, eine solche Bitte abzuschlagen, ist, dass man sagt, man habe kein Geld. Sie aber haben gesehen, dass der Mensch Geld hat und ihn damit der Möglichkeit beraubt, Ihnen das Geld auf die angenehmste Art einfach abzuschlagen. Sie haben ihn der Möglichkeit der Wahl beraubt und das ist eine Schweinerei. Das ist unanständig und taktlos. Und einem Menschen zu fragen, glauben Sie an Gott, ist ebenfalls taktlos und unanständig. Aber, sagte ich, das hat doch nichts miteinander zu tun. Ich stelle auch keine Vergleiche an, sagte Sakadon Michailowitsch. Also schön, sagte ich, lassen wir das. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen eine so unanständige und taktlose Frage gestellt habe. Bitte sehr, sagte Sakadon Michailowitsch, ich habe ja abgelehnt, Sie zu beantworten. Ich würde Sie auch nicht beantworten, sagte ich, nur aus einem anderen Grunde. Aus welchem denn, fragte Sakadon Michailowitsch träge. Sehen Sie, sagte ich, meiner Ansicht nach gibt es keine gläubigen und ungläubigen Menschen, es gibt nur die einen, die glauben wollen und andere, die nicht glauben wollen. Das heißt, diejenigen, die nicht glauben wollen, glauben bereits an etwas, sagte Sakadon Michailowitsch, und diejenigen, die glauben wollen, glauben schon von Anfang an nichts. Vielleicht, sagte ich, ich weiß nicht. »Und Sie glauben oder glauben nicht an was, an Gott?«, fragte Sakadon Michailowitsch. »Nein«, sagte ich, »an die Unsterblichkeit.« »Warum haben Sie mich dann gefragt, ob ich an Gott glaube?« »Ganz einfach, weil die Frage, glauben Sie an die Unsterblichkeit, irgendwie dumm klingt«, sagte ich zu Sakadon Michailowitsch und stand auf. »Was denn, Sie wollen gehen?«, fragte mich Sakadon Michailowitsch. »Ja«, sagte ich, »für mich wird es Zeit.« »Und der Wodka?«, sagte Sakadon Michailowitsch, »es ist sowieso nur noch ein Glas für jeden übrig.« »Also schön, trinken wir ihn aus«, sagte ich. Wir tranken den Wodka aus und aßen die Reste von Sakadon Michailowitschs Suppenfleisch dazu. »Jetzt muss ich aber gehen«, sagte ich. »Auf Wiedersehen«, sagte Sakadon Michailowitsch und begleitete mich durch die Küche zur Treppe. »Vielen Dank für die Bewirtung. Ich danke Ihnen«, sagte ich, »auf Wiedersehen«, und ich ging. Ich ging, in Gedanken versunken, den Newski entlang. Ich muss jetzt sofort zum Hausverwalter gehen und ihm alles erzählen. Und wenn ich das mit der Alten erledigt habe, werde ich die folgenden Tage nur noch vor der Bäckerei stehen, bis ich die nette kleine Dame wiedersehe. Ich bin ja doch noch 48 Kopeken schuldig für das Brot. Habe also einen sehr guten Vorwand, ihr aufzulauern. Der Wodka, den wir getrunken hatten, wirkte noch nach und alles schien sich ganz einfach und im Wohlgefallen aufzulösen. An der Fontanka trat ich an eine Bude und kaufte mir für das verbliebene Kleingeld einen Krug Kwas. Der Kwas war schlecht und sauer und ich ging mit einem widerwärtigen Geschmack im Munde weiter. An der Ecke Litjenaja rempelte mich irgendein dahintorkelnder Betrunkener an. Gut, dass ich keinen Revolver hatte. Ich hätte ihn auf der Stelle erschossen. Nach Hause kam ich bestimmt mit einem von Zorn entstellten Gesicht. Jedenfalls drehten sich alle, die mir entgegenkamen, nach mir um. Ich ging ins Büro der Hausverwaltung. Am Tisch saß ein zu kurz geratenes, schmutziges, stumpfnasiges, krummes und semmelblondes Mädchen, das sich in einen Handspiegel starrend die Lippen schminkte. Und wo ist der Hausverwalter? Fragte ich. Das Mädchen schwieg und schminkte sich weiter. »Wo ist der Hausverwalter?« fragte ich mit anderer Stimme. »Kommt erst morgen, heute nicht«, antwortete das schmutzige, stumpfnasige, krumme und semmelblonde Mädchen. Ich ging auf die Straße hinaus. Auf der gegenüberliegenden Seite ging der Invalide mit dem Holzbein und starkte laut hörbar mit seinem Holzbein über das Pflaster. Sechs kleine Jungen rannten hinter dem Invaliden her und äfften seinen Gang nach. Ich kehrte ins Haus zurück und stieg die Treppe hinauf. In der zweiten Etage blieb ich stehen. Ein widerwärtiger Gedanke schoss mir durch den Kopf. Die Alte musste doch angefangen haben zu verwesen. Ich hatte das Fenster zuzumachen vergessen und bei offenem Fenster verwesen Tote angeblich schneller. So etwas Dummes. Dieser verteufelte Hausverwalter kommt erst morgen. Ich stand einige Augenblicke unschlüssig da und stieg dann weiter die Treppe hinauf. An der Wohnungstür blieb ich wieder stehen. Sollte ich mich nicht lieber vor die Bäckerei stellen und dort der netten kleinen Dame auflauern und sie dann anflehen, mich zu sich zu lassen für 2 oder 3 Nächte? Aber da fällt mir ein, dass sie heute ja schon Brot gekauft hatte, heute also mit Sicherheit nicht mehr in die Bäckerei gehen würde. Und überhaupt, es wäre doch nichts dabei herausgekommen. Ich schloss die Tür auf und betrat den Korridor. Am Ende des Korridors brannte eine Lampe. Und Maria Wassiljewna rieb einen Lappen in der Hand, mit einem zweiten Lappen die Lampe sauber. Als sie mich sah, rief Maria Wassiljewna, »Ein alter Mann hat Sie sprechen wollen.« »Was für ein alter Mann?« sagte ich. »Ich weiß es nicht«, antwortete Maria Wassiljewna. »Und wann war das?« fragte ich. »Das weiß ich auch nicht«, sagte Maria Wassiljewna. »Haben Sie mit dem alten Mann gesprochen?« fragte ich Maria Wassiljewna. »Ja«, sagte Maria Wassiljewna. »Wieso wissen Sie dann nicht, wann das war?« fragte ich Maria Wassiljewna. »Vor 2 Stunden vielleicht«, sagte Maria Wassiljewna und ging zur Küche. »Und wie hat er ausgesehen?« fragte ich. »Das weiß ich auch nicht«, sagte Maria Wassiljewna und verschwand in der Küche. Ich ging zu meinem Zimmer und auf einmal dachte ich, ist die Alte verschwunden. Ich komme in mein Zimmer und die Alte ist wirklich weg. Mein Gott, geschehen etwa doch noch Wunder? Ich schloss die Tür auf und öffnete sie ganz langsam. Vielleicht kam es mir nur so vor, aber mir schlug der süßliche Geruch einsetzender Verwesung entgegen. Ich warf einen Blick durch die halb geöffnete Tür und erstarrte auf der Schwelle. Die Alte kroch auf allen Vieren langsam auf mich zu. Mit einem Schrei schlug ich die Tür zu, drehte den Schlüssel um und prallte mit dem Rücken an die meiner Tür gegenüberliegende Wand. Im Korridor erschien Maria Wassiljewna. »Sie haben mich gerufen?« fragte sie. Ich zitterte so, dass ich nicht imstande war zu antworten und nur verneinend den Kopf schüttelte. Maria Wassiljewna kam näher. »Sie haben doch mit jemandem gesprochen«, sagte sie. Ich schüttelte wieder verneinend den Kopf. »Sie sind wahnsinnig«, sagte Maria Wassiljewna und ging wieder in die Küche, wobei sie sich unterwegs mehrmals nach mir umdrehte. »Hier stehen bleiben kann ich nicht.« »Hier stehen bleiben kann ich nicht«, wiederholte ich in Gedanken. Dieser Satz kam von irgendwo aus meinem Inneren. Ich bejahte ihn, noch bevor er in mein Bewusstsein gedrungen war. »Ja, hier stehen bleiben kann ich nicht«, sagte ich zu mir. Blieb aber stehen, wie im Starrkrampf. Etwas Entsetzliches war geschehen. Aber vielleicht musste noch etwas viel Entsetzlicheres getan werden als das, was vorgefallen war. Ein Wirbel scheuchte meine Gedanken durcheinander und ich sah nur noch die bösen Augen der toten Alten, die langsam auf allen Vieren auf mich zukroch. Ins Zimmer stürzen und der Alten den Schädel zertrümmern, das war zu tun. Ich suchte sogar schon mit den Augen und freute mich, als ich den Crockett-Schläger erblickte, der, niemand wusste wozu, schon seit Jahren in einer Ecke des Korridors lehnte. Den Schläger packen, ins Zimmer stürzen und. Der Schüttelfrost war noch nicht vergangen. Ich stand da, die Schultern hochgezogen vor innerer Eiseskälte. Meine Gedanken sprangen immer neue Bereiche erfassend und ich stand, horchte auf meine Gedanken und stand gleichsam neben ihnen, so als wäre nicht ich es, der sie befehligt. Die Toten, erklärten mir meine eigenen Gedanken, sind ein unseriöses Volk. Sie werden zu Unrecht Tote genannt. Viel eher müssten sie Scheintote heißen. Man muss sie beobachten und beobachten darf sie nicht aus den Augen lassen. Fragen Sie doch den Wächter von der Leichenhalle. Wozu glauben Sie, dass er dort steht? Nur um aufzupassen, dass die Toten nicht wegkriechen. Da sind schon die komischsten Fälle vorgekommen. Einmal ist ein Toter, als sich der Wächter auf Anordnung der Vorgesetzten im Bad mit Seife sauber schrubbte, aus der Leichenhalle weggekrochen, ist in die Desinfektionskammer gekrochen und hat dort ein Bündel Wäsche verschlungen. Das Desinfektionspersonal hat dem Toten zwar eine Monstra-Prügel verabreicht, aber die verdorbene Wäsche aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. Ein anderer Toter ist in die Entbindungsstation gekrochen und hat die schwangeren Frauen dort so erschreckt, dass eine von ihnen augenblicklich eine Frühgeburt hatte und der Tote hat sich auf den Fötus gestürzt und ihn unter Schmatzen zu verzehren begonnen. Und als eine tapfere Krankenschwester dem Toten einen Hocker auf dem Rücken zertrümmerte, hatte diese Krankenschwester ins Bein gebissen. Und sie ist kurz darauf an Blutvergiftung gestorben. Leichengift? Ja, die Toten sind ein unseriöses Volk. Vor ihnen muss man auf der Hut sein. Stopp, sagte ich zu meinen eigenen Gedanken. Ihr redet Blödsinn. Tote können sich nicht bewegen. Na schön, sagten meine eigenen Gedanken zu mir, dann geh doch in dein Zimmer, in ihm befindet sich ein Toter, der sich, wie du sagst, nicht bewegen kann. Da auf einmal begann der Trotz in mir die Stimme zu erheben. Und ich gehe hinein, sagte ich entschlossen zu meinen eigenen Gedanken. Versuch's doch, sagten meine eigenen Gedanken spöttisch zu mir. Dieser Spott brachte mich vollends zur Raserei. Ich packte den Krocketschläger und stürzte zur Tür. Warte, riefen mir meine eigenen Gedanken nach. Aber schon hatte ich den Schlüssel umgedreht und die Tür aufgestoßen. Die Alte lag auf der Schwelle. Das Gesicht an den Boden gepresst. Ich stand mit erhobenem Schläger zum Schlage bereit. Die Alte bewegte sich nicht. Der Schüttelfrost war vorüber. Meine Gedanken strömten wieder klar und scharf. Ich war es, der sie befehligte. Vor allem die Tür zu, befahl ich mir selber. Ich zog den Schlüssel aus dem Schloss und steckte ihn von innen wieder hinein. Das tat ich mit der linken Hand, in der rechten hielt ich weiter den erhobenen Krocketschläger und ließ die ganze Zeit kein Auge von der Alten. Ich schloss die Tür ab, stieg mit einem vorsichtigen Schritt über die Alte hinweg und ging in die Zimmermitte. Jetzt rechnen wir miteinander ab, sagte ich. Mir war ein Plan gekommen, zu dem gewöhnlich nur die Mörder aus Groschenromanen und dem Polizeibericht der Zeitungen Zuflucht nehmen. Ich wollte die Alte einfach in einen Koffer packen, vor die Stadt fahren und sie dort in einem Sumpf versenken. Ich kannte da so eine Stelle. Mein Koffer stand unter dem Bett. Ich zog ihn hervor und machte ihn auf. Es waren verschiedene Sachen darin, ein paar Bücher, ein alter Filzhut und zerlöcherte Wäsche. Ich legte alles aufs Bett. In diesem Augenblick klappte laut die Wohnungstür und mir war, als hätte die Alte gezittert. Augenblicklich springe ich auf und packe den Krocketschläger. Die Alte liegt ruhig. Ich stehe und horche. Es ist der Lokomotivführer, der von der Arbeit nach Hause kommt. Ich höre, wie er in sein Zimmer geht. Jetzt geht er über den Korridor in die Küche. Wenn Marja Wassiljewna ihm von meinem Wahnsinnsanfall erzählt, sieht es schlecht aus. Alte Hexe, verdammte! Also muss ich ebenfalls in die Küche gehen und sie durch meinen Anblick beruhigen. Ich stieg wieder über die Alte hinweg, lehnte den Schläger neben der Tür an die Wand, damit ich ihn bei meiner Rückkehr, ohne das Zimmer auch nur zu betreten, packen konnte, und trat auf den Korridor hinaus. Aus der Küche hörte ich Stimmen, aber Worte waren nicht zu unterscheiden. Ich schloss meine Zimmertür und ging vorsichtig in Richtung Küche. Ich wollte herausbekommen, worüber sich Marja Wassiljewna und der Lokomotivführer unterhielten. Den Korridor durchmaß ich rasch. Vor der Küche verlangsamte ich meine Schritte. Er sprach der Lokomotivführer. Offenbar erzählte er etwas, das ihm heute auf der Arbeit passiert war. Ich trat ein. Der Lokomotivführer stand mit einem Handtuch in der Hand und sprach. Marja Wassiljewna saß auf einem Hocker und hörte zu. Als er mich sah, winkte mir der Lokomotivführer zu. Guten Tag, Matwej Filipowitsch, sagte ich zu ihm und ging ins Badezimmer. Bis dahin war alles ruhig. Marja Wassiljewna war mein merkwürdiges Benehmen gewohnt und konnte diesen letzten Fall ebenso gut auch schon vergessen haben. Plötzlich durchfuhr es mich. Ich hatte meine Zimmertür nicht abgeschlossen. Was, wenn die Alte inzwischen aus meinem Zimmer gekrochen kam? Ich stürzte zurück, besann mich aber rechtzeitig und durchquerte, um die anderen Mieter nicht zu erschrecken, die Küche mit ruhigem Schritt. Marja Wassiljewna pochte mit den Fingern auf den Küchentisch und sagte zu dem Lokomotivführer, »Das ist recht, so ist es recht. Ich hätte genauso gepfiffen, genauso wie Sie.« Ersterbenden Herzens betrat ich den Korridor und von hier wäre ich bis zu meinem Zimmer fast gerannt. Äußerlich war alles ruhig. Ich stand vor der Tür, öffnete sie einen Spalt weit und warf einen Blick in mein Zimmer. Die Alte lag ruhig wie zuvor, das Gesicht an den Boden gepresst. Der Krocketschläger stand neben der Tür an seinem alten Platz. Ich nahm ihn in die Hand, betrat das Zimmer und schloss hinter mir ab. Ja, in dem Zimmer roch es unverkennbar nach Leiche. Ich stieg über die Alte hinweg, ging ans Fenster und setzte mich in den Sessel. Dass mir jetzt bloß nicht übel wurde von diesem zwar erst schwachen, aber dennoch unausstehlichen Geruch. Ich rauchte meine Pfeife an. Mir war flau im Magen und ich hatte leichte Bauchschmerzen. Aber was zieht sich hier herum? Ich muss handeln, bevor diese Alte endgültig verfault ist. Aber wenn ich sie in den Koffer lege, muss ich jedenfalls vorsichtig sein. Sie kann mich ja unverhofft in den Finger beißen und dann an Blutvergiftung sterben, ergebensten Dank. Hehe, rief ich plötzlich. Mich würde dann noch interessieren, beißen womit? Ihre hübschen kleinen Zähnchen, die liegen ja doch dort. Ich beugte mich im Sessel vor und schaute in die Ecke, wo meiner Berechnung nach das Gebiss der Alten liegen musste. Aber das Gebiss lag nicht mehr da. Ich verfiel in Gedanken. War die Alte vielleicht in meinem Zimmer herumgekrochen und hatte ihr Gebiss gesucht? Hatte sie es vielleicht sogar gefunden und sich selbst wieder eingesetzt? Ich nahm den Krocketschläger und stocherte damit in der Ecke herum. Nein, das Gebiss lag nicht mehr da. Dann nahm ich ein dickes Frieslaken aus der Kommode und ging auf die Alte zu. Den Krocketschläger hielt ich in der rechten Hand, erhoben, zum Schlag bereit. In der linken das Frieslaken. Ekel und Angst flößte mir diese tote Alte ein. Ich hob ihr mit dem Schläger den Kopf hoch, der Mund stand offen, die Augen starrten nach oben und über den ganzen Unterkiefer, gegen den ich sie getreten hatte, breitete sich ein großer dunkler Fleck. Ich schaute der Alten in den Mund. Nein, sie hatte ihr Gebiss nicht gefunden. Ich ließ den Kopf los, der Kopf fiel zurück und krachte auf dem Fußboden. Dann breitete ich das dicke Frieslaken auf dem Boden aus und zog es nahe an die Alte heran. Dann drehte ich die Alte mit der Fußspitze und dem Krocketschläger über die linke Seite auf den Rücken. Jetzt lag sie mitten auf dem Laken. Die Beine der Alten waren in den Knien angewinkelt, die Fäuste zu den Schultern erhoben. So, auf dem Rücken liegend, sah die Alte aus wie eine Katze, die sich gegen einen angreifenden Adler verteidigen will. So schnell wie möglich weg mit diesem Kadaver. Ich schlug die Alte in das dicke Laken ein und hob sie an. Sie war leichter, als ich gedacht hatte. Ich verstaute sie in dem Koffer und versuchte, den Deckel zuzumachen. Hierbei hatte ich mit allen möglichen Schwierigkeiten gerechnet, aber der Deckel schloss sich verhältnismäßig leicht. Ich ließ die Kofferschlösser zuschnappen und richtete mich auf. Der Koffer steht vor mir, äußerlich vollkommen wohlanständig, als lägen Wäsche und Bücher darin. Ich fasste ihn am Griff und versuchte, ihn zu heben. Ja, er war natürlich schwer, aber nicht übermäßig. Bis zur Straßenbahn tragen konnte ich ihn durchaus. Ich sah auf die Uhr, 20 Minuten vor 6. Das war gut. Ich setzte mich in meinen Sessel, um ein wenig auszuruhen und meine Pfeife zu Ende zu rauchen. Offenbar waren die Bockwürste, die ich heute gegessen hatte, nicht sehr gut gewesen, denn meine Bauchschmerzen wurden immer stärker. Aber vielleicht war das nur, weil ich sie kalt gegessen hatte. Oder vielleicht waren diese Bauchschmerzen auch nur nervlicher Art. Ich sitze da und rauche. Die Minuten verrinnen. Die Herbstsonne scheint zum Fenster herein und ich kneife vor ihren Strahlen die Augen zusammen. Jetzt versteckt sie sich hinter dem Schornstein des gegenüberliegenden Hauses. Der Schatten des Schornsteins läuft über das Dach, überfliegt die Straße und legt sich mir aufs Gesicht. Mir fällt ein, wie ich gestern um dieselbe Zeit da gesessen und angefangen hatte, eine Geschichte zu schreiben. Da liegt sie, das karierte Rechenpapier und darauf in kleinen Buchstaben die Schrift »Der Wundertäter war von hohem Wuchs«. Ich blickte zum Fenster hinaus. Auf der Straße ging der Invalide mit dem Holzbein und starkte laut hörbar mit seinem Holzbein und seinem Stock über das Pflaster. Zwei Arbeiter und eine alte Frau, die Arme in die Hüften gestemmt, lachten laut über den komischen Gang des Invaliden. Ich stand auf. Es war Zeit. Zeit zu fahren. Zeit, die Alte an den Sumpf zu bringen. Ich muss mir vorher nur noch vom Lokomotivführer Geld borgen. Ich ging auf den Korridor hinaus und trat an seine Tür. »Matwej Filipowitsch, sind Sie da?«, fragte ich. »Ja«, antwortete der Lokomotivführer. »Entschuldigen Sie, Matwej Filipowitsch, sind Sie gerade bei Kasse? Ich bekomme erst übermorgen etwas. Können Sie mir nicht 30 Rubel borgen?« »Doch, kann ich«, sagte der Lokomotivführer. Und ich hörte, wie er mit Schlüsseln klapperte und irgendeinen Kasten aufschloss. Dann öffnete er die Tür und hielt mir einen neuen roten 30-Rubelschein hin. »Vielen Dank, Matwej Filipowitsch«, sagte ich. »Keine Ursache, keine Ursache«, sagte der Lokomotivführer. Ich steckte das Geld in die Tasche und ging zurück in mein Zimmer. Der Koffer stand ruhig an seinem alten Platz. Jetzt auf dem Weg und keinen Aufenthalt, sagte ich zu mir selbst. Ich nahm den Koffer und ging auf den Korridor hinaus. Maria Wassiljewna sah mich mit dem Koffer und rief, »Wo wollen Sie hin?« »Zu meiner Tante«, sagte ich. »Und sind Sie bald wieder zurück?«, fragte Maria Wassiljewna. »Ja«, sagte ich, »ich muss meiner Tante nur die Wäsche hinbringen. Ich komme vielleicht noch heute Abend zurück.« Ich trat auf die Straße hinaus. Bis zur Straßenbahn kam ich wohlbehalten, den Koffer bald in der linken, bald in der rechten Hand. In der Straßenbahn blieb ich auf der vorderen Plattform stehen und winkte der Schaffnerin, damit sie sich das Geld für Fahrschein und Gepäck holen kam. Ich wollte meinen einzigen 30-Rubelschein nicht durch den ganzen Wagen wandern lassen, konnte mich aber auch nicht entschließen, den Koffer einfach stehen zu lassen und selbst zur Schaffnerin vorzugehen. Die Schaffnerin kam zu mir auf die Plattform und erklärte, sie könne nicht wechseln. An der nächsten Haltestelle musste ich aussteigen. Wütend stand ich da und wartete auf die nächste Straßenbahn. Ich hatte Bauchschmerzen und mir zitterten ein wenig die Knie. Da sah ich auf einmal meine nette kleine Dame. Sie überquerte die Straße und schaute nicht zu mir herüber. Ich packte den Koffer und stürzte ihr nach. Ich wusste nicht, wie sie hieß, konnte sie also nicht rufen. Der Koffer war mir schrecklich hinderlich. Ich hielt ihn mit zwei Händen vor mir und stieß ihn mit Knien und Bauch vorwärts. Die nette kleine Dame ging ziemlich rasch und ich merkte, ich würde sie nicht einholen können. Ich war schweißüberströmt und meine Kräfte ließen nach. Die nette kleine Dame bog in eine Seitengasse ein. Als ich die Stelle erreichte, war sie nirgends mehr zu sehen. Alte Hexe, verdammte, zischte ich und knallte den Koffer aufs Pflaster. Die Ärmel meiner Jackets waren völlig schweißdurchnässt und klebten mir an den Armen. Ich setzte mich auf den Koffer, zückte mein Taschentuch und wischte mir Hals und Gesicht trocken. Zwei kleine Jungen blieben vor mir stehen und fingen an, mich zu beobachten. Ich machte ein ruhiges Gesicht und schaute hartnäckig auf die nächstliegende Hauseinfahrt, als würde ich auf jemanden warten. Die Jungen flüsterten sich etwas zu und zeigten mit den Fingern auf mich. Der wilde Zorn würgte mich. Oh, wenn ich ihnen doch den Starrkrampf auf den Hals schicken könnte. Aber diesen grindigen Rotzjungen zum Trotz stehe ich auf, packe den Koffer und gehe damit auf das Haustor zu und werfe einen Blick hinein. Ich mache ein steinernes Gesicht, ziehe die Uhr hervor und zucke die Achseln. Die Jungen beobachten mich vom Weiten. Ich zucke noch einmal die Achseln und werfe einen weiteren Blick in das Haustor. Merkwürdig, sage ich laut, nehme den Koffer und schleppe ihn zur Straßenbahnhaltestelle. Den Bahnhof erreichte ich 7:05. Ich löse eine Rückfahrkarte nach Lissinos und setze mich in den Zug. Im Eisenbahnwagen sind außer mir noch zwei. Einer offenbar ein Arbeiter, er ist müde und schläft, die Schirmmütze über die Augen gezogen. Der andere, ein noch junger Kerl, ist gekleidet wie ein Bo vom Dorf. Unter dem Jackett ein rosa Bauernhemd mit Stehkragen und unter der Schirmmütze schaut das Kraushaar hervor. Er raucht eine Zigarette, die in einer hellgrünen Bakelitspitze steckt. Ich stelle den Koffer zwischen die Bänke und setze mich. Ich habe solche Bauchschmerzen, dass ich die Fäuste zusammenpresse, um nicht laut aufzustöhnen vor Schmerz. Über dem Bahnsteig führen zwei Milizionäre einen Bürger zur Wache. Er geht, die Hände auf dem Rücken, den Kopf gesenkt. Der Zug fährt an. Ich sehe auf die Uhr, 8:10. Oh, mit welcher Genugtuung werde ich diese Alte in den Sumpf stoßen. Schade, dass ich keinen Stock mitgenommen habe. Bestimmt werde ich die Alte hinunterstoßen müssen. Der Bo im rosa Bahnhemd mustert mich frech. Ich drehe ihm den Rücken zu und schaue zum Fenster hinaus. In meinem Bauch wüten fürchterliche Wehen. Ich beiße die Zähne aufeinander, presse die Fäuste zusammen und spanne die Beinmuskeln an. Wir fahren durch Lanskaya, Novaya Tjerevna. Dort glitzert die goldene Spitze der buddhistischen Pagode. Und da taucht aus dem Dunkel das Meer auf. Aber hier springe ich von meinem Platz auf und gehe, alles um mich her vergessend, mit Trippelschritten zur Toilette. Eine Welle des Wahnsinns wiegt und schaukelt mein Bewusstsein. Der Zug verlangsamt die Fahrt. Wir fahren in Jachta ein. Ich sitze und habe Angst, mich zu rühren, damit mich auf der Haltestelle niemand von der Toilette verjagt. Wenn er doch nur wieder anfahren würde, wenn er doch nur wieder anfahren würde. Der Zug fährt an und ich schließe vor Genuss die Augen. Oh, diese Minuten sind süß wie die Augenblicke der Liebe. Alle meine Kräfte sind angespannt, aber ich weiß, sie werden gleich darauf schrecklich nachlassen. Der Zug hält schon wieder. Das ist Olgino, also noch einmal dieselbe Prüfung. Aber jetzt ist es schon falscher Drang, der kalte Schweiß bricht mir aus und eine leichte Kühle regt sich mir in der Herzgegend. Ich stehe auf und halte eine Zeit lang meine Stirn gegen die Wand gepresst. Der Zug fährt und das Hin- und Herschaukeln des Waggons ist sehr angenehm. Ich raffe alle meine Kräfte zusammen und verlasse torkelnd die Toilette. In meinem Wagen ist niemand mehr. Der Arbeiter und der Bo im rosa Bauernhemd sind offenbar in Ljachta oder in Olgino ausgestiegen. Ich gehe langsam zu meinem Fenster. Und plötzlich bleibe ich stehen und schaue stumpf vor mich hin. Der Koffer ist weg. Dort, wo ich ihn hingestellt hatte, ist er nicht mehr. Bestimmt habe ich mich im Fenster geirrt. Ich laufe ans nächste Fenster. Der Koffer ist auch da nicht. Ich renne vor und zurück, laufe den gesamten Wagen ab. Auf beiden Seiten schaue unter jede Bank. Der Koffer ist nirgends. Kann hier irgendein Zweifel bestehen? Natürlich. Während ich auf der Toilette war, ist der Koffer gestohlen worden. Das hätte ich voraussehen können. Ich sitze mit weit aufgerissenen Augen auf meiner Bank und aus irgendeinem Grunde fällt mir ein, wie bei Sakadom Michailowitsch mit einem Knacken, das Email von der erhitzten Kasserolle abgeplatzt war. Und nun? Frage ich mich. Wer wird jetzt noch glauben, dass ich die Alte nicht ermordet habe? Ich werde noch heute verhaftet, entweder hier oder in der Stadt auf dem Bahnhof, so wie jener Bürger, der mit gesenktem Kopf vor den Milizionären hergegangen war. Ich trete hinaus auf die Plattform. Der Zug nähert sich Lissinos. Die kleinen weißen Pfähle, die die Strecke begrenzen, blitzen auf. Der Zug hält. Die Treppen des Waggons reichen nicht bis zur Erde. Ich springe ab und gehe zum Stationsgebäude. Bis zum nächsten Zug, der in die Stadt geht, ist noch eine halbe Stunde. Ich gehe in das Wäldchen. Das sind schon die Wacholdersträucher. Hinter ihnen kann mich niemand sehen. Ich lenke meine Schritte dorthin. Über den Erdboden kriecht eine große grüne Raupe. Ich knie mich hin und berühre sie mit dem Finger. Sie rollt sich kräftig und sehnig mehrmals nach der einen und nach der anderen Seite zusammen. Ich sehe mich um. Niemand kann mich sehen. Ein leichtes Schaudern läuft mir über den Rücken. Ich senke den Kopf und sage leise: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Ewigkeit. Amen. Hier mache ich Schluss. Ich bin der Meinung, dass ich ohnehin schon viel zu lang geredet habe. Sie hörten Die alte Frau von Daniel Harms, übersetzt von Peter Urban. Bearbeitung Ulrich Simontowitz. Ein Monolog mit Michael König. Regie Ulrich Gerhardt. Eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Süddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1991. Das nun folgende Hörspiel entstand im Jahr 2013. Nikolai Kalesin, Jahrgang 1964, weißrussischer Dramatiker, Schauspieler und Journalist, hatte es eingereicht, als das Theatertreffen in Berlin ein Jubiläum feierte und zusammen mit Deutschlandradio Kultur einige kurze Hörspiele zu diesem Anlass produzierte und öffentlich präsentierte. Return to Forever ist ein Stück im Kopf eines jungen Soldaten, der im Krieg getötet hat. Der Text montiert Erinnerungsfragmente und Gedankensplitter aus seiner Kindheit und Jugend mit Eltern und Geschwistern, vermischt mit den Momentaufnahmen des Geschehens in der Gegenwart. Ulrike Brinkmann führte Regie bei diesem Monolog mit dem jungen Schauspieler Ilja Plättner. Return to Forever. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Nikolai Chalesin. Übersetzung aus dem Russischen Arina Nestjeva. Auf dem Weg zurück. В пути обратно. Zurück. В пути обратно. Vielleicht für immer. Обратно. Обратно. Vielleicht nicht. Может быть навсегда. Vielleicht. Может быть и нет. Может быть. Meine Mutter dachte, es wird ein Mädchen. Mein Vater wollte auch ein Mädchen. Aber als ein Junge kam, freute er sich noch mehr. Es wurde ein Junge. Keiner konnte was dafür. Ein Junge. Wer ist daran schuld? Mädchen oder Junge, was spielt das für eine Rolle? Wer kriegt das jetzt schon noch heraus? Keiner erklärte, was besser sei. Keiner bereute was. Keiner fing an zu weinen oder zu lachen. Keiner traute sich, die Wahrheit zu sagen. Alle haben den Mund gehalten. Ein Junge. Мальчик. Брат. Bruder. Отец. Мужчина. Vater. Солдат. Mann. Мальчик. Soldat. Мальчик. Ein Junge. Jungs werden für den Krieg geboren. Mädchen werden geboren, um ihren Vätern etwas beizubringen. Also auch für den Krieg. Wozu werden Hunde geboren? Wahrscheinlich, damit man sie liebt. Oder damit sie einen lieben. Der Junge hatte einen Hund. Das Mädchen, das der Junge liebte, hatte eine Katze. Der Hund mochte die Katze nicht und die Katze mochte den Hund nicht. Der Junge liebte das Mädchen und das Mädchen liebte den Jungen. Der Junge und das Mädchen waren für die Liebe geschaffen, wenn auch für den Krieg geboren. Ты меня любишь? Да. А ты меня? Да. Скажи еще раз. Люблю тебя. Нет, полностью. Я люблю тебя. Liebst du mich? Ja, und du mich? Ja. Будешь меня всегда любить. Sag's nochmal. Lieb dich. Вечно. Nein, ganz. Ich liebe dich. Wirst du mich immer lieben? Immer. Ewig? Immer. Immer, das ist wie ewig, aber nicht ganz. Nicht ganz ewig. Aber auch lange. Immer. Всегда. Da. Bildet man sich zum Schreiner aus, kann man Schreiner werden. Bildet man sich zum Arzt aus, kann man auch kein Arzt werden. Bildet man sich zum Künstler aus, kann man zum Pechvogel werden. Bildet man sich zum Soldaten aus, kann man niemand werden. Kann man nichts werden. Oder man wird einfach nicht. Möchtest du ein Spielzeug? Ja! Welches? Ja! Eine Pistole? Ja, Papa! Magst du Waffen? Ja! Bist du bereit zu kämpfen? Yes, Sir! Seine Heimat muss man verteidigen. Immer. Auch wenn niemand sie angreift. Weil sie die Geliebte ist. Die Einzige. Weil sie die Mutter ist. Die Heimat. Der Inder, der mich nach Heathrow fuhr, sagte, er liebe seine Heimat, weil sie die Geliebte und die Einzige und die Mutter sei. Der Chinese, der mir in Los Angeles mein Essen brachte, sagte nichts. Er kam gerade aus Guangzhou und konnte noch kein Englisch. Ich glaube, bei ihm ist sie auch die Geliebte, die Einzige und die Mutter. Länder wollen alle immer weiblich sein, um die Mutter sein zu können. Ruiz aus Trinidad, mit dem ich an einer Bar in Madrid saß, sagte auch Geliebte, Einzige, Mutter. Weil, wenn man Trinidad Vater nennt, braucht man ihn nicht zu beschützen. Ich hatte eine ältere Schwester, aber sie ist gestorben. Keiner konnte sie beschützen. Wahrscheinlich, weil sie es nicht geschafft hatte, Mutter zu werden. Ich habe einen jüngeren Bruder, er lebt noch. Als Kind spielte ich immer Fußball, er spielte Videospiele. Ich schlug den Ball, er schoss auf Ungeheuer. Ich bin Ungeheuern im echten Leben begegnet. Er begegnet ihnen etwas später, dort, von wo er so gerne zurückkommen wird. Es war viel einfacher als gedacht. Ich schoss fast ohne zu zielen. Er fiel hin. Alles blieb fast so wie vorher. Das lag so merkwürdig da, das, was vor einer Sekunde er war. Für seine Verwandten hat sich jetzt etwas geändert, für andere gar nichts. Für ihn und für mich alles. Die Welt ist weder besser noch schlechter geworden. Kein Blitz zerriss die Erde. Kein Busch fing Feuer. Keine Steine fielen vom Himmel. Kein Segen ließ sich herab. Die Weinenden wischten sich die Tränen nicht ab. Der Abgrund tat sich nicht auf und verschlang nicht die Sünder. So eine ausgefickte Scheiße! Es ist eben nichts passiert. Er hatte eine ältere Schwester. Sie hieß Edelmütige. Sie liebte Kekse mit Erdnussbutter, ihren Vater und einen Kerl namens Sklave der Ewigkeit. Ein sonderbarer Name. Wird aber genauso übersetzt. Und ihr Vater hieß Heerführer von Syrien, Aussätziger, geheilt vom Mann Gottes Elisha. Eigentlich gar kein Name, eher eine Geschichte. Er hatte auch einen jüngeren Bruder. Dieser hieß einfach Schönling. Fast gar kein Name, eher ein Schicksal. Er rutschte auf etwas Glitschigem aus. Auf einer Bananenschale oder auf einem Stück Menschenkörper, so genau weiß ich das nicht. Er rutschte aus und stürzte den Kopf auf die Straße. Er ist also auch tot. Ich weiß nicht, woran das lag. An der Straße? An der Bananenschale? An der Kugel? Oder am vorbeifliegenden Splitter? Wenn an der Straße, an der Bananenschale oder am Splitter, habe ich damit nichts zu tun. Ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun. Bloß war ich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause und keiner kann mein Alibi nachweisen. Mein Bruder war zu Hause. Sein Alibi könnte meine Schwester nachweisen, aber da war sie schon gestorben. In ihrem Blut fehlte etwas, was bei anderen nicht fehlt. Rumgekehrt. Es war viel zu viel davon drin, ich weiß es nicht. Ich war nicht zu Hause, ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Während ich zielte, war es, als ob sich auf den Lauf ein Vogel niedersetzte. Der Riesentukan. Ein großer Vogel mit riesigen Krallen und einem gewaltigen Schnabel. Den Lauf nach unten gerichtet sah ich die Erde, nach oben den Himmel und die Vögel, viele, am Himmel, schwarze, große Vögel mit riesigen Krallen und gewaltigen Schnäbeln. Als ich schoss, flogen die Vögel auseinander. Oder doch nicht? Dukane, was sollen die hier? Meine Schwester liebte exotische Vögel. Mein Vater liebte Tauben. Meine Mutter konnte gut Hähnchen kochen. Mein Bruder und ich, wir aßen gerne Rindersteaks. Ein Nachbarsjunge, der hieß neben dem Leuchtturm Wunder, der aß auch gerne Rindersteaks. Aber danach bekam er eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und aß dann gekochte Möhren. Nachher waren wir nicht mehr befreundet. Er isst immer noch gekochte Möhren und ich esse gerne Rindersteaks. Mein Bruder isst sie nicht mehr gern. Er ist Vegetarier geworden, seitdem er sich für Buddhismus begeistert. Er liebt alle Vögel und Tiere, nur mich nicht. Mir ist das scheißegal. Или все-таки нет? Все-таки нет. Muss ich das? Это твой долг. Das ist deine Pflicht. Vater sagte, du schuldest niemandem was. Väter irren sich oft. Ihre Zeit vergeht, sie klammern sich dran wie ein Ertrinkender an den Strohhalm, wie der Bergsteiger, der hinunterstürzt an einen Grasbüschel, wie der Selbstmörder, der von einer Brücke springt an die Luft, wie... Wie... Kaum sind wir erwachsen, werden unsere Eltern zu Kindern. Wie wir früher? Mit Eis? Mit Durchfall? Mit Tränen und Allergien? Ja. Mit Eis, mit Durchfall, mit Tränen, nur anstatt Allergien kommt Alzheimer. Ich wüsste gerne, was Vater zu meinem Schuss gesagt hätte. Jetzt bist du ein Mann geworden, mein Junge. Halte den Atem an, bevor du abdrückst. Guter Tipp. Üblich. Routine. Als meine Schwester mit mir zum Fluss ging, strich sie mir über die Haare und sagte, es sieht schlimm aus. Ich fand ihre Finger zu hart, ihre Stimme zu feucht, ihren Blick zu abwesend, ihre Nase zu lang, ihre Hüften zu voll, ihre Brüste, nichts Besonderes. Auf ihrer Schulter saß eine Mücke. Ich habe meinem Bruder nie was davon erzählt. Vielleicht sagte sie es ihm auch, aber er erzählte mir nichts davon. Er sagte nur, dass er mit einem Mädchen geschlafen habe, eine Klasse über ihm. Sie war hässlich wie die Pest, wie ein Schnabeltier, wie ein vom Auto zerquetschter Hase, wie ein Einschussloch im Kopf. Er sagte, behalt's für dich. Wenn ich nicht geschossen hätte, hätte es jemand anderes gemacht. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass man schießen muss. Wenn du nicht als Erster schießt, schafft er das als Erster. Wenn er es früher schafft, kommst du vor der Zeit zurück. Sauber! Sauber! Sauber! Perfekte Scheiße! Zu zweit! Weg da! Nein, nein! Ich krieg's nicht hin. Wer? Scheiße. Wer? Nach links, du Schaumwitzer! Weg da, verfickte Scheiße! Weg da, du Schaumwitzer! Verfickte Scheiße! Erster zu sein ist einfach. Man muss es einfach als Erster schaffen. Yes, Sir! Er sah sie nie mehr wieder. Sobald er erfuhr, dass in ihrem Blut etwas fehlt oder es davon zu viel gibt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, das hat man mir nicht beigebracht. Er ist einfach gegangen, ohne was zu sagen. Sie weinte lange, auf dem Boden hinter dem Bett versteckt. Er hat nicht mehr angerufen. Er kam nicht mal zur Beerdigung. Wenn ich wieder da bin, breche ich ihm die Nase und das Knie. Er wird brüllen, ohne nur ein Wort zu sprechen. Nur brüllen. Das Knie tut weh. Mehr weh als die Nase, merkwürdig. Merkwürdig, die Nase ist doch auf dem Kopf und das Bein nicht. Mein Bruder kam auch nicht zur Beerdigung. Er sah sie also kein einziges Mal tot. Ich bin da auch nicht hingegangen. Zu der Zeit war ich noch nicht zurückgekommen. Ich gehe hin, wenn ich wieder da bin. Wenn ich zurückkomme. Mein Vater konnte schön werfen. Es geht ja eigentlich ums schöne Werfen beim Spinnangeln. Der Blick in die Ferne, etwas ausholen über die Schulter, den Ellbogen in die Hand und platsch. Ich wollte auch angeln, aber zuschauen war spannender. Etwas ausholen über die Schulter, den Ellbogen in die Hand und platsch. Und die Sonne, dunkelrot wie eine Orange. Oder nicht Orange, etwas anderes. Dunkelrotes. Mir war gleichzeitig zum Weinen und zum Lachen. Etwas ausholen über die Schulter, den Ellbogen, die Hand und platsch. Und dann konnte er gut singen. Sehr schön. Falsch, schief, schlecht. Den Kopf zurückgeworfen, die Augen halb zu. Schön. Meine Mutter war nie krank. Mein Vater war mal krank, aber die Mutter nie. Meine Mutter wollte immer, dass ich Rechtsanwalt wäre. Mein Vater wollte nicht, dass ich Rechtsanwalt wäre. Magic. Er wusste nicht, was man wollen kann. Brat. Und jetzt? Als meine Mutter mich in der Uniform sah, sagte sie, er sieht dem Vater so ähnlich. Soldat. Nicht meinem Vater. Ihrem Vater. Magic. Magic. Mein Vater machte Dächer. Magic. Er war kein Dachdecker. Er machte sie halt einfach. Er erfand sie und dann baute er sie. Gerüste, Dachstühle. Mein Bruder ist kein Fleisch mehr. Soldat. Und wenn wir uns an den Tisch setzen, werde ich Fleisch essen und er irgendein Kraut. Brokkoli. Gekochte Möhren. Spargel. Er wird Salat essen, das ist gesund. Schmeckt nicht. Seine Frau macht's auch so. Meine Schwester wollte nicht, dass ich wegfahre. Sie wollte überhaupt nie was. Sie wollte, dass ich draußen sitze, ein Buch in der Hand. Ich saß da. Aber nie mit Buch in der Hand. Sie würde nie, nie schießen. Das tat ich für sie. In der Türöffnung auf, nicht groß, dunkelhaarig. Das Mädchen stand hinter seinem Rücken, nicht groß, dunkelhaarig. Meine Schwester hatte dunkle Haare und der Bruder auch, nur ich bin dunkelblond. Das war auch Mutters Vater, ruhig atmen. Er machte einen Schritt und blieb stehen, drehte den Kopf und sagte seiner Schwester etwas. Seine Schwester, meine war schon nicht mehr da zu dieser Zeit. In ihrem Blut fehlte etwas oder es war zu viel davon drin, ich kenne mich da nicht aus. Ruhiger Atem. Alter Scheiße, was sagte sie ihm da? Warum reden sie an der Tür? Warum kam er nicht mal zur Beerdigung? Was für ein Arschloch. Der Atem stockte. Stockt. Ich hätte es nicht so gekonnt, oder doch, ich kenne mich da nicht aus, da fehlte etwas oder da war zu viel davon drin, ich weiß es nicht. Mutter wollte auch nicht, dass es so geht. Vater sagte, es gibt alles im Leben. Einatmen. Wovon wurde die Tür da gestreift? Von einer Kugel oder vom Splitter? Verfickt, ich weiß nicht, was das soll. So eine arschgefickte Scheiße, ich hab Hunger auf ein Steak Medium. Nein, ohne Gemüse, mit Pommes. Nein, verfickt. Mit Reis. Verfickt. Ausatmen. Langsam. Verfickt. Langsam. Dass du da rausgehst, du dunkelhaariger Fixer. Verfickt, verfickt, verfickt. Bei der Beerdigung würde sie dir nicht in die Augen schauen. Verfickt. Ruhiger, ruhiger. Atem anhalten. Auf dem Weg zurück. Return to Forever. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Nikolai Chalesin. Übersetzung aus dem Russischen Arina Nestjeva. Mit Ilja Pletner. Improvisation Bayan Valentin Butt. Ton Jean-Boris Jimczak. Regieassistenz Anke Beims. Regie Ulrike Brinkmann. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur in Kooperation mit dem Theatertreffen Stückemarkt der Berliner Festspiele 2013.